Top 5. Der englische Königshof war schon immer attraktiv fürs Kino. Immer was los, Sex, Mord und Totschlag. So ist es naheliegend, dass die Serie The Crown auch eine dritte und vierte Staffel bekommt. Und dass auch auf der großen Leinwand die aristokratischen Herrscher ihr Spiel treiben. In den nächsten Wochen werden das vor allem Herrscherinnen sein. In Maria Stuart, über die wir hier in Vollbild schon gesprochen haben. Und in The Favourite von Yorgos Lanthimos. Für die Top 5 hat Hartwig Tegeler noch einmal einige andere Königinnen in der Filmgeschichte getroffen. Lust auf den Film? Nicht für die Königin. Was? Du bekommst keine heiße Schokolade. Dein Magen. Dürfte ich um das Wort bitten? Mit Verlaub, Ihrer Majestät. Würden Sie jetzt den Film starten? Ach, die schönste Frau der Welt. Damals Helena, auch Königin. Wo ist sie? Wer mein König? Ich schwöre beim Vater aller Götter, ich schneide dir die Gedärme raus, wenn du es mir nicht sagst! Platz 5. Troja von Wolfgang Petersen, 2004. Mein König, sie ist fort. Fort ist die Königin von Sparta, von Paris, dem Trojaner, geraubt? Kaum. Die gestrige Nacht war ein Fehler. Und die Nacht davor? Wohl eher folgte Helena ihrer sinnlichen Lust wie ihrem Freiheitsdrang. Doch die Rache des Gatten und seiner Griechen kommt sicher wie Zeus' Donnerschlag. Ich will sie wiederhaben. Ja, natürlich willst du das. Wobei der Trojanische Krieg ein Eroberungskrieg war, in dem die Griechen ihre Machtkonkurrenten aus Troja besiegen wollten und Helena, Diane Krüger, die schöne Königin, ist Spielball männlicher Machtspiele. Dekoratives Aushängeschild hoch oben auf Trojas Mauer, während sich unten in der Ebene vor der Stadt die Männer Schwerter und Speere in den Leib rammen. Wenn Diane Krüger später in die Rolle von Marie Antoinette schlüpft. Platz 4. Lebe wohl, meine Königin von Benoît Jacquot, 2012. Dann bildet die neben dem König zwar das Zentrum der Rituale am Hof von Versailles, ihre Macht bröckelt aber bereits. Es ist kriminell, wie das Volk dort versucht, seinen Willen dem König aufzuzwingen. Der Dekadenz und Abgehobenheit dieser Königin ist die Ahnung und folgerichtig die Verzweiflung anzumerken, dass ihre Majestät bald nicht mehr sein wird. 1789, die Revolution hat begonnen, bald werden Königin und König auf der Guillotine den Kopf verlieren. Dass die historische Marie Antoinette als Vertreterin des Ancien Regime zuvor mal meinte, wenn das hungernde Volk kein Brot habe, soll es doch Kuchen essen, das ist bei Benoît Jacquot kein Thema. Sein Bild dieser Königin, vor allem ein wenig einfältiges Opfer, aber auch gehörig intrigant. Und inwieweit, Eure Majestät, wünschen Sie mich als Köder zu benutzen? Platz 3. Die Königin und der Leibarzt von Nicolai Arcel, 2012. Caroline, dänische Königin, und Struensee, der Armenarzt aus Altona. Spätes 18. Jahrhundert, zweit die Versuchung, mit den Gedanken der Aufklärung das absolutistische System aus den Angeln zu heben. Werden wir jemals frei sein? Das Volk meine ich, die Menschheit. Das glaube ich, ja. Doch der Versuch scheitert. Caroline muss ins Exil. Kurz vor ihrem Tod schreibt die ehemalige Königin ihren Kindern von der Hoffnung auf eine bessere Welt. Diese Majestät, gespielt von Alicia Vikander, hat eine wunderbare Klarheit, Klugheit und Sturheit und bleibt gar im Scheitern aufrecht. Erst ihre Kinder schaffen es, das alte Regime hinwegzufegen. Platz 2. Günstling einer Königin von Michael Curtis, 1939. Diese Königin ist auf dem Zenit ihrer Macht, so scheint es zumindest. Geht mir aus den Augen, schimpft Bette Davis als Elisabeth von England. Doch die ambivalente Liebe zum Earl von Essex, Errol Flynn, bringt das wohltarierte Gleichgewicht hinter ihrem Panzer der Macht gehörig durcheinander. Dare turn your back on Elizabeth of England? Wage nicht, you dare. Elisabeth von England den Rücken zuzukehren, droht die Herrscherin und Liebende dem Earl. Am Ende wird sie ihm den Kopf abschlagen lassen, nur so ist die Rebellion gegen ihre Regentschaft zu befrieden. Zurück bleibt die große Leere der absoluten Herrscherin. Unglücklich, alternd, verzweifelt, einsam, Kosten der Macht. Das ist Michael Curtis' Interpretation dieser Königin. Platz 1. Und wenn am Ende Christine, die schwedische Königin, abgedankt hat? Königin Christine von Reuben Mamoulian, 1933. Auf dem Schiff steht sie, ihr Geliebter liegt vor ihr, getötet im Duell. You still want to sail, Your Majesty? Wollen Sie segeln? Eure Majestät? Yes, Honor. Ja. We will sail. Lass uns segeln. The wind is with us. Der Wind ist mit uns. Und dann, wenn die Kamera in einer Großaufnahme das Gesicht von Greta Garbo zeigt, ihre Schönheit, wenn ihr Blick schon die traurige, schreckliche Realität von Trauer und Verlust transzendiert hat, ihr Gesicht nur ruhig ist und leer. Die Königin Christine von Schweden segelt in ihre ungewisse Zukunft, aber die göttliche Greta Garbo strahlt etwas Erhabenes, ja, wahrhaftig Majestätisches aus. Der Moment von Magie im Kino.